bleibe bei meiner Äußerung. Ich bin der festen Überzeugung, dass es solche Wahlen in der DDR nie wieder geben wird. Wir hatten jetzt in diesem Sommer doch erlebt, dass es eine sehr kritische Zeit gab in der DDR. Warum waren Sie da von der Bildfläche verschwunden? Tja, wissen Sie, das ist nun eine interne Angelegenheit meiner Partei. Ich hatte die Absicht, nicht in Urlaub zu gehen. Wer hat denn das befohlen? Der Generalsekretär hat mich in Urlaub geschickt. Lässt man sich das gefallen als erwachsenes Politbüro-Mitglied? Tja, wissen Sie, in einer bestimmten Situation ist man einer bestimmten Disziplin verworfen. Heute weiß ich auch, dass eine Disziplin in dem Sinne gut ist, wenn sie das Ergebnis einer kollektiven Diskussion ist. Lassen Sie mich auf eine Frage kommen, die hier die Bürger der DDR besonders bewegt. Das ist der 9. Oktober. Was hat sich dort getan? Gab es einen Schießbefehl an diesem Tag, also einen Schießbefehl, um die Demonstration in Leipzig niederzuschlagen? Ich muss entschieden zurückweisen, dass es einen Schießbefehl gab. Ich kenne ihn nicht. Wann wird das Brandenburger Tor geöffnet? Noch in diesem Jahr? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin daran interessiert, dass so viel wie möglich Grenzübergänge geschaffen werden, damit der Grenzverkehr zwischen beiden deutschen Staaten und auch zwischen Berlin-West und der DDR gut läuft. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir es nie öffnen. Ich habe einem Ihrer Kollegen gesagt, ich bin ein Politiker, der sich hütet zu sagen, niemals oder nie. Aber ich bin auch ein Politiker, der nicht sich durch Euphorie über Nacht veranlassen lässt, Entscheidungen zu treffen, die noch nicht reif sind. Egon Krenz war das im Interview mit Fritz Pleitgen. Mit Spannung, Erwartung, aber auch mit Bangen verfolgten heute viele die Lage in der tschechoslowakischen Hauptstadt Prag. Bauernschlauer Widerstand getarnt mit Harmlosigkeit, das war die Devise des unsterblichen, braven Soldaten Schwäg. Vom individuellen Widerstand zum kollektiven Widerstand eines ganzen Volkes, die CSSR scheint diesen Weg immer selbstsicherer zu gehen. Wie dies heute Abend in Prag aussah, fasst für Sie Ernst Steinke zusammen. Annähernd 500.000 waren es wieder, die heute auf den Prager Wenzelsplatz kamen. Sehr geehrte, ungehorsame Mitbürger, begrüße Sie einer der Redner. Morgen wollen Sie wiederkommen, pünktlich um 16 Uhr. Und dann, so hört man, könnte auch Alexander Dubček sprechen, der in Prag sein soll und heute schon als Redner erwartet wurde. Einige Demonstranten trugen das Bild der Symbolfigur des Prager Frühlings. Es könnte sein, dass die Partei, die KPC, Dubček noch einmal braucht. Denn die derzeitige Führung der Kommunisten hat abgewirtschaftet. Ihr Parteichef Jakes macht sich das Volk nur mehr lustig. Auf der morgigen Sondertagung des Zentralkomitees erwartet man personelle Veränderungen großen Umfangs. Nicht ausgeschlossen wird, dass das gesamte Präsidium der Partei zurücktritt. Nur, wo ist der Egon Krenz der KPC? Manche meinen, es könnte der Vorsitzende des Jugendverbandes Mororica sein, der sich als Reformer gibt. Doch heute wurde bekannt, dass er persönlich den Druck der Zeitschrift des Jugendverbandes stoppen ließ, deren erste 150.000 Exemplare die Forderung Dubčeks nach dem Rücktritt führender Funktionäre enthielt und auf Seite 1 den Bürgerrechtler Václav Havel im Kreis von Demonstranten zeigt. Dem Wendehals aus dem Jugendverband ging dies wohl zu weit. Auch der KP-Chef Prags Stepan dürfte kaum zum Zuge kommen, als der Name heute fiel, löste dieser ein lang anhaltendes Pfeifkonzert aus. Wie immer das Zentralkomitee der KPC sich verhalten wird, ihm und der Regierung des Landes stehen noch schwere Tage bevor. Am geplanten zweistündigen Generalstreik kommenden Montag wollen sich jetzt auch die Prager Großbetriebe beteiligen, die Straßenbahn- und Busfahrer, selbst die Bergleute des Landes, die als Stütze der Partei galten. Jubelnd begrüßte die Menge auf dem Wenzelsplatz die Ankündigung, dass auch die Brauereien streiken würden, denn einen Tag würde man ja wohl ohne Bier auskommen. Die Forderungen im Zusammenhang mit den Demonstrationen, mit dem Generalstreik gehen weit. Der Rücktritt der Regierung, die Freilassung aller politischen Häftlinge, freie Wahlen, Freiheit unter dem Weihnachtsbaum, Glasnost in Presse, Rundfunk und Fernsehen. Zunehmend gerät vor allem die Leitung des staatlichen Fernsehens unter Beschuss. Die Nachricht von heute Mittag, dass hier die Polizei eingegriffen habe, hat sich zwar als falsch herausgestellt, doch Polizei ist im Gebäude, schützt die Einrichtung, dessen Mitarbeiter zunehmend Direktübertragungen von den Demonstrationen fordern. Wird diese Forderung nicht bald erfüllt, werden die Techniker am Generalstreik teilnehmen, wurde heute erklärt. Ein ehemaliger Moderator des Fernsehens rief der jubelnden Menge zu, wir wollen eine objektive Information, wir wollen die Wahrheit und nicht, wie seit 20 Jahren, langweilig auf diese geistlosen Gesichter sehen. Noch immer, so erklärten Redner heute Nachmittag, versuchten Partei und Regierung unter Zuhilfenahme der Massenmedien einen Keil zwischen Intelligenz und die Arbeiter zu treiben. Die 500.000 heute, die wenigen Ruhestörer, wie KP-Chef Jakes sie vor wenigen Tagen nannte, haben dem entgegengehalten, die Einheit ist unsere Kraft. Zu hören war auch, der Vorsitzende hat sich noch nicht abgesetzt, aber das Volk. Aus Prag berichtete Ernst Steinke. Zurück in die DDR. Im Ministerrat der DDR fielen heute wichtige Vorentscheidungen, die vor allem mit dem Reiseverkehr der Bürger zu tun haben. So sollen bald alle Ausreisevisa überflüssig werden. Die Zollkontrollen aber werden ab heute 24 Uhr verschärft. Einzelheiten von Wolfgang Hauptmann. Wer Dauerwurst oder Unterhosen kaufen möchte, braucht in der DDR von morgen an seinen Personalausweis. Die Liste der Waren ist allerdings sehr viel länger, die nicht mehr an Ausländer verkauft werden, es sei denn, sie arbeiteten im Lande. Damit soll nach den Worten von Regierungssprecher Mayer den negativen Auswirkungen des Reiseverkehrs begegnet werden. Zu den heute vom Ostberliner Ministerrat beschlossenen Maßnahmen zählt die Sicherung eines zuverlässigen Zollregimes an den Grenzübergängen zur Bundesrepublik Deutschland und Berlin-West sowie beim Transit durch die DDR, vor allem durch die personelle Stärkung der Zollorgane sowie die Schaffung der erforderlichen Anlagen für die Zollkontrolle. Zweitens werden künftig bestimmte Industriewaren, Bekleidungserzeugnisse und Lebensmittel nur noch an DDR-Bürger und ausländische Werktätige, die in der DDR beschäftigt sind, verkauft. Weil jeder Einkauf zukünftig länger dauerte, wenn es bei der jetzigen Praxis an den Ladenkassen bliebe, werden Zöllner, Mitarbeiter der Arbeiter- und Bauerninspektion und Mitarbeiter des Innenministeriums zur Ausweiskontrolle an die Verkaufsfront geschickt. Sie sollen verhindern, dass in der DDR aufgrund der staatlichen Subventionen billig gekaufte Waren in West-Berlin oder der Bundesrepublik mit Gewinn verkauft werden, wodurch in den letzten Wochen der Schmuggel kräftig angekurbelt worden war. An diesen Geschäften sind mehrere Nationalitäten beteiligt. Aber die DDR-Behörden suchen die Hauptschuldigen in den Polen. Für sie hatte Regierungssprecher Mayer noch eine unangenehme Überraschung bereit. Drittens dürfen Transitstraßen zwischen der Volksrepublik Polen und Berlin-West sowie der BRD außer in Notfällen nicht mehr verlassen werden. Bei der Benutzung von Reisezügen hat der Transit ohne Unterbrechung zu erfolgen. Wenn die seit dem 9. Oktober für DDR-Bürger großzügig gehandhabten Grenzkontrollen wieder strenger ablaufen, könnte die gute Stimmung sich wieder verschlechtern. Sind dann womöglich die Tage des Lächelns an der Grenze wieder vorbei? Der Regierungssprecher glaubte das nicht. Wer normal die großzügigen Reiseregelungen nutzt, glaube ich, kann immer das Lächeln unserer Grenze auch weiterhin erwarten. Ähnlich optimistisch sollte der Rest der Pressekonferenz klingen. Vom 5. März 1990 an werde in den Schulen die 5-Tage-Woche eingeführt, einem Wunsch vieler Eltern und Lehrer folgend. Um die Reform von Staat und Gesellschaft voranzutreiben, wolle die Regierung bis Ende 1990 nicht weniger als 40 neue Gesetzentwürfe einbringen und noch in diesem Jahr seien von den zuständigen Ministern Maßnahmen zur Steigerung der Konsumgüterproduktion und zur Sicherung der ärztlichen Versorgung vorzuschlagen, ebenso für die Förderung des Handwerks und gastronomischer Betriebe. Die Bevölkerung soll eben sehen, dass die neuen Besen gutkehren oder es zumindest vorhaben. Ihr wird deshalb mitgeteilt, dass im zukünftigen Reisegesetz das Recht jedes Bürgers, ohne Visum ins Ausland zu fahren, verankert werden soll. Wie wichtig die Reisefrage ist, geht auch aus der Zahl von 38.000 Zuschriften hervor, die vom 14. August bis jetzt bei den Behörden eingegangen sind. Die öffentliche Diskussion soll bis Ende November weitergehen und den Schlusspunkt setzt dann der Entwurf für das neue Gesetz, der von der Volkskammer beraten und verabschiedet werden muss. Doch ungeachtet des offiziellen Optimismus ist die Misere der DDR groß. Noch immer kann kein Haushalts- und Volkswirtschaftsplan für das kommende Jahr vorgelegt werden, sodass mit Vorentscheidungen gearbeitet werden muss, um keinen Stillstand eintreten zu lassen. Wolfgang Hauptmann aus Ost-Berlin. Nicht nur Staats- und Parteichef Egon Krenz gab heute westlichen Journalisten Auskunft. Auch Hans Modrow, Ministerpräsident der DDR, antwortete auf westliche Fragen. So zum Beispiel nach dem künftigen neuen Wahlverfahren, das es im nächsten Jahr geben soll. Das Interview mit Hans Modrow führte Peter Keller. Freie Wahlen sind in die Hand versprochen worden. Muss denn die Bevölkerung tatsächlich noch über ein Jahr darauf warten? Und werden Sie tatsächlich frei, gleich und geheim ausfallen, also ohne Bonus, sprich ohne reservierte Logenplätze für die SED? Wir haben dieses Wort vom runden Tisch aufgegriffen. Mhm. Und dort, glaube ich, wird das, was mit den freien Wahlen vom Grundsatz aus in der Volkskammer ausgesagt und bereits besiegelt ist, im Sinne, dass eine Kommission tätig ist, die ein entsprechendes Gesetz auszuarbeiten hat, natürlich nun auch mit diesen Kräften gemeinsam vor sich gehen. Und zugleich kommt natürlich ein Problem hinzu, was ja vor allem die Frage des Termines betrifft, wo ja auch viele Hartnäckigkeiten in den Fragestellungen gerade auf Ihrer Seite vorhanden sind. Hier, glaube ich, gibt es gemeinsame Interessen. Sowohl derer, die heute in der Volkskammer vertreten sind, denn das Wort von Vertrauen und Vertrauensgewinn bewegt heute alle Parteien, und die sich jetzt formierenden Kräfte wissen auch, dass sie ein Zeitmaß brauchen, um sich selber erst einmal formieren zu können. Und ich glaube, in diesem Interessensfeld, das wir gemeinsam haben, wird sich dann auch ein optimaler Termin finden. Sie meinen noch vor dem Herbst 1990? Das möchte ich hier mit keinem direkten Termin sehen, aber alles, was ich empfinde, will auch sozusagen niemand im Moment vor dem Herbst 1990 eigentlich zu einer Wahl gehen. Auch das neue Forum nicht, auch die anderen Gruppen nicht. Ich bin ja in Dresden mit Ihnen im Gespräch gewesen. Niemand ist im Moment an dieser Stelle, sagen wir mal, so eilig, wie manchmal Erwartungen in der Bundesrepublik sind. Man muss der DDR überlassen, dass alle politischen Kräfte, die hier sind, ihren Konsens miteinander finden, auch zu diesen Fragen. Dann am Ende soll es auch gleiche Chancen wiederum für alle geben. Gleiche Chancen. Wer ist der Generalsekretär dieser seit den Revolutionszeiten von 74, 75 berühmt-berüchtigten portugiesischen Kommunisten? Das ist der 73-jährige, längst schlohweiße, aber bis auf den Tag sportlich wirkende Alvaro Cunhal. Und der ist ein ganz harter Stalinist, Altstalinist. Aber die Genossen haben es einmal gut gefunden, dass er mit ihnen den Prager Frühling verdammt hatte. Sie haben schließlich auch hingenommen, dass Cunhals, dass ihre Revolution in Lissabon daneben gegangen, kaputt gegangen ist. Und wieder gut gefunden hatten sie, dass der Alte dann vom sogenannten Eurokommunismus in Italien, Spanien und so weiter überhaupt gar nicht erst Kenntnis genommen hatte, bis in Rom und Madrid von allein für die Euros das ausgekommen war. Dass er dann aber auch Glasnost und Perestroika vom KPdSU Generalsekretär Gorbatschow ignorierte und plötzliche demokratisch orientierte Oppositionelle in den eigenen portugiesischen Reihen beim Parteikongress im letzten Herbst radikal stoppte und isolierte, brachte ein wenig Unruhe, aber auch nicht mehr. Schließlich hatte Alvaro Cunhal seine Partei fest in der Hand. Inzwischen ist Cunhal zwar wegen eines Krebsleidens operiert worden, aber er führt seine KP eisern auf seinem stalinistischen Kurs weiter. Zum 40. Jahrestag der DDR-Gründung würdigte er Erich Honecker als den mit den sozialen Errungenschaften zwischen Oder und Elbe beispielhaft erfolgreichen Generalsekretär. Und seit Honeckers Sturz drei Wochen später gilt in der portugiesischen Partei Cunhals Urteil, dass revanchistische Kräfte in der DDR am Werke wären. Aber jetzt hat die kommunistische Gewerkschaft intersyndikal eingegriffen. Die Öffnung der Mauer und die Annäherung zwischen Ost-Berlin und Bonn und überhaupt die beginnende Demokratisierung in Osteuropa begrüßt und zum Sturm gegen den alten Cunhal geblasen. Und in der Partei selbst sammelt die Opposition um den Lissabonner Verfassungsrichter Vital Moreira zum Aufstand. Cunhal müsse umgehend einen Sonderkongress der Partei einberufen, auf dem alle erdenklichen Konsequenzen gezogen werden sollen. Kurz, der Altstalinist Alvaro Cunhal soll abtreten und die Partei mit Demokratisierung beginnen. In Prag, meine Damen und Herren, haben gestern erneut mehr als 300.000 Menschen im ganzen Land für Reformen demonstriert und den Rücktritt der Führung gefordert. Letzteres wird ja nicht länger ausgeschlossen. So sagte doch gestern Abend der tschechoslowakische Regierungssprecher Miroslav Pavel in der ARD: Ich glaube, es wird bestimmt zu irgendwelchen personellen Veränderungen kommen. Ob das Herr Jakesch sein wird, das müssen die ZK-Mitglieder entscheiden. Zitat Ende. Erste Informationen über diese ZK-Sitzung und die möglicherweise für heute bevorstehende Preisverleihung an den Regimekritiker Václav Havel, nun aus Prag von Jens-Peter Paul. In der seit heute Morgen andauernden Sondersitzung des Zentralkomitees der KP scheint sich ein heftiger Machtkampf abzuspielen. Parteichef Jakeš und Staatspräsident Husak denken offenbar gar nicht daran, freiwillig und ohne Gegenwehr das Feld zu räumen. Eine ursprünglich für 13 Uhr im Prager Interconti-Hotel angesetzte Pressekonferenz der KP-Führung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Ursprünglich hatte man erwartet, dass die wichtigsten personellen Vorentscheidungen bereits gestern im Politbüro gefallen seien. Die Hardliner um Jakeš, Husak und den Chefideologen Wojtek können gegenüber den Kompromissbereiten um den Ministerpräsidenten Adamec jedoch ins Feld führen, dass sie nach allem Anschein die Armee noch auf ihrer Seite haben. So heißt es heute in der Parteizeitung Rude Bravo, die Volksarmee stehe treu hinter der Parteispitze. Angesichts der Tatsache, dass die Rude Bravo aber nicht unbedingt das objektivste Blatt ist, könnte diese Formulierung auch ergänzungsbedürftig sein, so nach dem Motto, die Volksarmee steht treu hinter der Parteispitze, auch wenn die Parteispitze morgen anders aussehen sollte als noch heute. Unterdessen geht der Machtkampf um die Massenmedien der GSSR unvermindert weiter. Nach wie vor ist der staatliche Fernsehsender offensichtlich unter direkter Kontrolle der Staatspolizei. Beamte hielten alle wichtigen Technikräume auch heute Vormittag besetzt, berichteten Mitarbeiter, um die Proklamation regimekritischer Forderungen zu unterbinden. Der Belegschaft wurde angedroht, man werde sie in den Zwangsurlaub schicken, sollten sie nicht spuren. Und im Falle eines Streiks werde das Programm von der Polizei eben selbst gestaltet. Technisch sei das gar kein Problem. Verwirrung gab es heute Mittag um die für 13 Uhr angesetzte Verleihung des Olof Palme Gedächtnispreises an den Schriftsteller und Systemkritiker Václav Havel. Erst hieß es, Havel habe die Entgegennahme der Auszeichnung abgelehnt, mit der Begründung, er sei jetzt in Sachen Reform unterwegs und habe für solche Dinge nun keine Zeit. Der letzte Stand lautete dann aber, die mit 200.000 schwedischen Kronen versehene Auszeichnung, gestiftet von der Sozialdemokratischen Partei Schwedens und von schwedischen Bürgern, werde schon übergeben, aber der schwedische Außenminister Sten Andersson werde nicht anwesend sein, obwohl er sich seit Tagen in Prag aufhält. Der Meinungsstreit um den für Montag 12 Uhr ausgerufenen Generalstreik hat unterdessen einen ersten Höhepunkt erreicht. Ganz nach dem Vorbild seinerzeit des Neuen Deutschland druckte Rude Bravo heute eine ganze Seite mit Leserbriefen ab. Darin unisono Aufrufe an die Arbeiter, sich der Konterrevolution und dem Chaos zu verweigern und vernünftig zu bleiben. Dialog mit Systemkritikern, ja, so das KP-Blatt, einen Monolog der Opposition dürfe man jedoch nicht dulden. Selbst Rude Bravo muss jedoch auf der Titelseite einräumen, dass die Studenten bei ihren Versuchen, in den Fabriken für ihre Ziele und für den Streik zu werben, nicht ganz erfolglos geblieben sind. Unterdessen rührt sich auch die Kirche in der GSSR. Für morgen Vormittag 10 Uhr wurden die Christen zu einer Pontifikalmesse zu Ehren der heiligen Agnes geladen. Und zwar ausgerechnet in den Veitsdom, also mitten in die Prager Burg, dem Sitz des Staatspräsidenten. 20.000 Demonstranten an der Spitze Leningrads Parteichef Boris Gidaspow forderten gestern Abend in Leningrad den Rücktritt von Zentralkomitee und Politbüro. Aus Moskau berichtet Hermann Krause. Auf einer Großkundgebung in Leningrad, an der rund 20.000 Menschen teilnahmen, verlangten Redner öffentlich den Rücktritt des gesamten Politbüros der KPdSU, ein äußerst ungewöhnlicher Vorgang. Scharfe Angriffe wurden auf der Veranstaltung, die am Mittwoch stattfand, aber erst gestern im Leningrader Fernsehkanal zu sehen war, auch gegen Generalsekretär Michail Gorbatschow gerichtet. In Anlehnung an die Ereignisse in der DDR gehe es darum, so eine Sprecherin, politische Verantwortung zu zeigen. Zitat: Zu einem mutigen Schritt, wie ihn das Politbüro in der DDR tat, ist unsere Führung wohl nicht fähig. Wir meinen, dass das Politbüro, das ZK und persönlich Gorbatschow rechenschaftspflichtig sind. Die Führung der Partei inklusive das Zentralkomitee sei nicht in der Lage, das Land aus dem desolaten Zustand herauszudirigieren. Deshalb müsse das Politbüro aus seiner Unfähigkeit Konsequenzen ziehen. Eine Parole lautet: Die Partei ist da, Michail Gorbatschow, lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Partei. Aufgerufen zu dieser Kundgebung hatte das Vereinigte Gebiets- und Stadtkomitee. Erster Redner war der Leningrader KP-Chef Boris Gidaspow. Erst am Dienstag war es Gidaspow gelungen, die Ämter des Gebiets- und Stadtparteichefs in einer Hand zu vereinigen. Gorbatschow hatte Gidaspow im Sommer persönlich eingeführt, nachdem dessen Vorgänger eine schwere Wahlschlappe hatte hinnehmen müssen. Schon nach kurzer Zeit erwies sich, dass Gidaspow eher der konservativen Linie zuzurechnen ist. So sprach er sich deutlich gegen die sogenannte Selbstfinanzierung von Betrieben aus. Dies führe zu sozialer Ungerechtigkeit. Ähnliche Töne wurden auf der Leningrader Kundgebung laut. Scharfe Kritik übten die Teilnehmer an den Politbüromitgliedern Jakowlew und Medvedev, die dem linken Flügel um Gorbatschow angehören. Die Perestroika habe keinerlei Erfolge gebracht. In der gestrigen Ausgabe der Zeitung Sowetskaja Russia hatte Gidaspow die jetzige Politik erneut scharf kritisiert. Man habe Demokratie und Glasnost, aber keine Ordnung mehr. Ein Abgleiten ins Chaos sei unaufhaltsam. Das Volk werde mit süßen Märchen vom Kapitalismus zum Narren gehalten, die schwindende Disziplin aber lasse sich nicht mit gutem Zureden erreichen. Der Kundgebung in Leningrad vorangegangen war ein Gebiets- und Stadtparteiplenum, wobei eine Erneuerung des Sozialismus verlangt wurde. In einer Resolution wurde die Forderung nach einer russischen Parteiorganisation erhoben, was bedeutet, dass neben der Zentrale der KPDSU, an deren Spitze Gorbatschow steht, ein zweiter mächtiger Machtblock entstünde. In der Pravda, in der einige Losungen der Kundgebung wiedergegeben sind, heißt es, die Teilnehmer wandten sich kategorisch gegen eine Restaurierung der bürgerlichen Ordnung. Das Banner bleibe rot und auf dem Banner stehe Lenin, Oktober, Sozialismus. Erich Honecker soll das gleiche Schicksal blühen. Gegen ihn ist ein Parteiverfahren eingeleitet worden. Die Streichung des Führungsanspruchs der SED aus der Verfassung steht bevor. Dafür haben sich Parteichef Krenz, Ministerpräsident Modrow und Volkskammerpräsident Malloyda ausgesprochen. Seit der Öffnung der Grenze am 9. November kamen 46.000 DDR-Bürger, die hierbleiben wollen. Nicht einmal jeder Hundertste der gut 6 Millionen Besucher seitdem. Mit Besuchern, die sich im Westen etwas dazu verdienen wollen, hat Berlin seine besonderen Probleme. Wolfgang Wiedemeyer. Die Öffnung der Mauer kommt einem Dammbruch gleich. Wie bei dem sind die Folgen unberechenbar. Professor Schröder, der Leiter der Staatskanzlei in West-Berlin, hatte gestern Abend in der Berliner Vertretung in Bonn ein paar Kuriosas geschildert, die unterstreichen, dass die Einwohner und die Regierung von West-Berlin sich an der deutsch-deutschen Entwicklung nicht nur erfreuen. Die Freude darüber, dass Berlin wie ein Bundesland behandelt wird, dass die DDR nichts mehr dagegen hat, dass West-Berlin akzeptiert wird von den Staaten des Warschauer Paktes, wenn es um Veranstaltungen im Westteil der Stadt oder um die Beteiligung West-Berlins an internationalen Verträgen der Bundesrepublik geht, wird eingeschränkt durch chaotische Verhältnisse auf den Straßen und Plätzen, in den Verkehrsmitteln und in den Geschäften sowie auf dem Arbeitsmarkt von West-Berlin. West-Berlin hat 90.000 Arbeitslose. Im Senat geht man davon aus, dass ähnlich wie vor Errichtung der Berliner Mauer zwischen 60.000 und 80.000 Berliner regelmäßig durch die löchrige Mauer Tag für Tag nach West-Berlin kommen, um dort für Billiglohn zu arbeiten. Demokratische Wahlen, Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit, Informations- und Meinungsfreiheit, das sind nur Wegweiser zu einem Ziel, das sozial wie wirtschaftlich in weiter Ferne liegt. Öffnet sich aber die Schere zwischen demokratischem Anspruch und Wirtschaftslage, produziert das wieder kritische Masse. So beglückend es ist zu erleben, wie auch linke Diktaturen am Menschen scheitern, vor Illusionen ist zu warnen. So sieht es die österreichische Zeitung Die Presse. Die dänische Jyllandsposten beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen den sowjetischen Reformen und der Entwicklung in den ehemaligen Satellitenstaaten. Michail Gorbatschow sieht offenbar ruhig zu, während Moskau zusammengeleimter Block in Osteuropa zerfällt. Experten streiten darüber, ob er dabei ratlos, hilflos oder berechnend ist. In jedem Fall hängt die Entwicklung in Osteuropa davon ab, ob Gorbatschow sich hält und ob sein sympathisches oder notleidendes Experiment Perestroika gelingt. Die Sowjetunion hat immer noch ein großes Kontingent Soldaten in den osteuropäischen Ländern stationiert. Und das schlimmste denkbare Ereignis, ein Militärputsch, muss mit in Betracht gezogen werden bei der Bewertung der im bisherigen Jahresverlauf fantastisch positiven Entwicklung in Osteuropa. Das meint die Jyllandsposten. Der Quotidien de Paris beschäftigt sich mit dem bevorstehenden Gipfeltreffen der Supermächte. Eine spektakuläre Ankündigung Gorbatschows über einen einseitigen Rückzug seiner Truppen hinter die eigenen nationalen Grenzen kann nicht ausgeschlossen werden. Was würden dann die Amerikaner tun? Und mehr noch, was würden die Europäer tun? Im Namen eines versprochenen, aber niemals sicheren Friedens könnten die Europäer die Ersten sein, die sich mit einem Abzug der GIs zufrieden gäben. Im Namen des Vertrauens, das sie Gorbatschow entgegenbringen. Aber Gorbatschow ist nicht ewig. Man sagt sogar, dass seine Macht prekär und gefährdet ist. Um sich zu versichern, genügt es nicht, ohne Unterlass zu wiederholen, dass die Veränderungen im Osten unumkehrbar sind. Sie sind es heute, aber sie sind es vielleicht nicht mehr morgen. Das fürchtet der Quotidien. Ich glaube, das ist für ihn der Augenblick der ganz großen Rehabilitation, nachdem man ihn übergossen hat, jahrelang, jahrzehntelang übergossen hat, mit Schmutz, mit Verleumdungen, gegen die er sich nicht hat wehren können. Man hat ihn zum Renegaten, zum Verräter gestempelt. Man hat ihn verschwinden lassen irgendwo in den Wäldern der Slowakei. Und jetzt kommt er. Stellen Sie sich doch bitte vor, dieses Phänomen. Nach 21 Jahren kommt ein Mensch unvergessen, begrüßt, bejubelt von jungen Menschen als ein Symbol einer Zeit, die sich vielleicht in der Geschichte der tschechischen und des slowakischen Volkes als die größte, kürzeste und größte Periode vielleicht noch darstellt. Das ist eine ganz große Geschichte. Es ist die Geschichte einer Symbolgestalt, die immer noch lebt. Glauben Sie denn, dass Alexander Dubček mehr sein kann als eine Symbolgestalt? Glauben Sie, dass er vielleicht zusammen mit dem maßgebenden Antreiber im Bürgerforum Václav Havel zusammen in der Tschechoslowakei die Wende schaffen könnte? Das wäre die Frage, mit welchem Mandat. Sehen Sie, Dubček ist ja, wenn Sie wollen, etwas Doppeltes, eine zweiseitige Angelegenheit, eine Doppelangelegenheit. Einmal ist er ganz ohne Zweifel das Symbol für Tapferkeit, für Sauberkeit, für Prinzipientreue. Das ist die eine Seite. Aber gleichzeitig bietet er den Menschen einen Sozialismus an, einen Sozialismus, sagen wir, mit menschlichem Antlitz, einen humanistischen Sozialismus, einen demokratischen Sozialismus. Und das ist nun die große Frage, ob die Menschen, die heute auf dem Wenzelsplatz stehen und rufen nach einer Veränderung ihrer Lebensverhältnisse, ob sie überhaupt noch einen Sozialismus wollen. Ganz gleich welcher Couleur, ganz gleich welchen Risikos. Dubček war der Repräsentant einer kommunistischen Reformbewegung, die daran gegangen war, im Glauben, dass der Sozialismus reformierbar noch einmal, vielleicht zum letzten Mal, sich um das Mandat des Volkes zu bewerben, an der Spitze einer derartigen Reformbewegung zu stehen. Das war 1968. Dieses Mandat, glaube ich, gibt es heute nicht mehr. 200.000, 300.000 haben demonstriert. Ein entscheidender Punkt, wo die Tschechoslowakei hingehen wird, wird sein, ob man den Generalstreik befolgt, zu dem ja das Bürgerforum am Montag aufgerufen hat. Die Gewerkschaftsführung ist dagegen. Sie hat gesagt, Arbeitsniederlegungen sind unvertretbar angesichts der wirtschaftlichen und moralischen Schwierigkeiten, die wir jetzt schon haben. Wichtig sind aber, dass zu den Studenten, zu den Jungen, auch die Arbeiter, vor allem diejenigen, die gut verdienen, in den Bergwerken kommen, um dieser Massenbewegung eine neue Stoßkraft zu verleihen. Glauben Sie, dass die Nagelprobe Generalstreik vom Bürgerforum, von der Opposition erfolgreich durchgestanden werden kann? Das ist eine der größten und der schwierigsten Fragen, und sie zu beantworten versuchen von hier aus, und ich glaube auch heute noch von Prag aus, wäre reine Scharlatanerie. Es kann natürlich sein, dass eine Menge junger Menschen in den Betrieben mit all dem übereinstimmen, was heute auf dem Wenzelsplatz passiert. Es ist sicherlich so, dass die Arbeiter, die natürlich ein Teil der Nation sind, genauso Freiheit, Unabhängigkeit, Demokratie wollen. Besonders da die tschechoslowakische Arbeiterklasse eine hochgebildete, eine Geschichte ist, eine Schicht mit einer sehr langen, sehr stolzen Geschichte ist. So gesehen sind die Arbeiter nichts anderes als die anderen Bürger, aber sie haben natürlich auch ihre spezifischen Probleme und spezifischen Forderungen. Und meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, dass das Forum endlich beginnt, einen konkreten Plan auch auf ökonomischem Gebiet auszuarbeiten, der für die Arbeiter akzeptabel ist. Denn sehen Sie, wenn Sie vor einen tschechischen Arbeiter treten und sagen, er solle das, was er hat, für etwas anderes vertauschen, das wohl freiheitlich und demokratisch ist, aber doch mit gewissen Fragezeichen versehen ist, muss man ihm genau sagen, wie soll das denn aussehen, was man ihm anbietet. Die polnische Entwicklung dürfte für ihn nicht sehr attraktiv sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da Fragen gibt, ob die ungarische Entwicklung mit der Möglichkeit, sehr schnell für wenige sehr schnell reich zu werden, aber auch gleichzeitig verbunden ist mit dem Absinken des Lebensniveaus für viele andere Menschen, ob das für ihn attraktiv ist. Ob die jugoslawische Entwicklung mit dem Unglaublichen, mit dem Chaos und der Inflation, ob das für ihn attraktiv ist. Ich glaube, Sie müssen für einen Arbeiter mit etwas sehr Konkretem kommen, damit er sagt, jawohl, dafür gehe ich nicht nur auf die Straße, dafür setze ich mich jetzt voll und ganz mit meiner ganzen Existenz ein. Und das ist die Frage des Generalstreiks. Und wir schalten jetzt direkt nach Prag. Thomas Jung am Telefon in unserem ARD-Büro. Es tagt das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei. Man erwartet, dass Köpfe rollen werden. Für diese Minuten war eine Pressekonferenz angesagt. Sie ist verschoben worden. Ist das ein Zeichen, dass es da rund geht, Thomas Jung? Das könnte bedeuten, dass innerhalb des ZK ein heftiger Machtkampf ausgebrochen ist zwischen den reformwilligen Kräften auf der einen und den Hardliner auf der anderen Seite. Offenbar lassen sich Parteichef Jakesch und Staatspräsident Husak nicht so leicht aus ihren Ämtern vertreiben. Zumal beide noch Rückendeckung bekommen, nämlich vom Militär. Das KP-Zentralorgan Rude Bravo berichtet heute, die Volksarmee stehe geschlossen hinter Jakesch. Wie berichten die anderen Zeitungen über diese Vorgänge in Prag, in der Tschechoslowakei? Die meisten Zeitungen hier bemühen sich inzwischen um Objektivität und machen die Demonstration natürlich zum Aufmacher auf Seite 1. Einzige Ausnahme erwartungsgemäß, wie gesagt, das CKP-Zentralorgan Rude Bravo. Die Zeitung druckte heute seitenweise Leserbriefe. In diesen Leserbriefen haben sich besonders die Arbeiter gegen die Reformbewegung ausgesprochen. Man will damit offenbar versuchen, eine Konterrevolution einzuleiten. Doch das scheiterte auch schon in der DDR, als das SED-Zentralorgan Neues Deutschland ja eine ähnliche Aktion gestartet hatte. Was ist dran an Meldungen, dass das staatliche Fernsehen besetzt sei? Das ist richtig. Das Fernsehen hier, vor allem die technischen Schaltstellen, sind nach wie vor von der Polizei besetzt. Sie soll verhindern, dass erneut Studenten in das Gebäude eindringen und die Mitarbeiter zu Streiks zu animieren. Dass die Reformbewegung in der Deutschen Demokratischen Republik so einen Erfolg hat, ist nicht zuletzt den Kirchen zu verdanken, die von Anfang an den oppositionellen Bewegungen geholfen hat. Wie ist die Rolle in der Tschechoslowakei? Bisher hat man kaum etwas von ihr gehört. Morgen wird der zentrale Tag für die Kirchen sein auf der Veitsburg, unweit des Präsidentensitzes. Dort soll eine Messe stattfinden zu Ehren der heiligen Agnes. Tausende werden dieses Pontifikalamt nutzen, um in die Prager Burg zu kommen, um sich dort politisch noch einmal Luft zu machen. Sollte Staatspräsident Jakesch dann morgen tatsächlich noch im Amt sein, wird man ihn vor dem Zorn der Menge schützen müssen. Ob es reicht, dass er sich buchstäblich in seiner Burg verschanzt, bleibt natürlich abzuwarten. Prag, das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei zu einer Sondersitzung zusammengetreten. Dabei forderten Mitglieder des Gremiums Umbesetzungen in der Parteiführung und personelle Konsequenzen. Die französische Nachrichtenagentur AFP meldete unterdessen, dass der tschechoslowakische Verteidigungsminister Vaclavic am Vormittag einen Selbstmordversuch unternommen haben soll. Er sei in ein Prager Militärhospital eingeliefert worden. Über den Gesundheitszustand des Armeegenerals wurde nichts mitgeteilt. Der Dramatiker Václav Havel, einer der führenden Bürgerrechtler in der CSSR, hat heute in Prag den diesjährigen Olof-Palme-Preis erhalten. Die mit 100.000 schwedischen Kronen dotierte Auszeichnung wurde ihm in der Botschaft Stockholms von Außenminister Andersson überreicht. Zunächst aber nach Prag. Fast täglich demonstrieren eine runde Viertelmillion Tschechoslowaken in der letzten Woche in Prag für mehr Demokratie, freie Wahlen und vor allem für eine neue Regierung. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei trat heute in der tschechischen Hauptstadt zu einer Sondersitzung zusammen. Im Umfeld dieser Sitzung wurde bekannt, dass der Verteidigungsminister der Tschechoslowakei, Milan Vaclavic, einen Selbstmordversuch unternommen haben soll. Diese Meldung ist ein Indiz für die Intensität, vielleicht auch die Schärfe der innerparteilichen Auseinandersetzungen in diesen dramatischen Tagen von Prag. Von dort meldet sich Jens-Peter Paul. Alexander Dubček leibhaftig vor 300.000 Menschen auf dem Wenzelsplatz. Es war ein historischer Moment in der Geschichte der GSSR und es war sein größter persönlicher Erfolg, ja sein größter Triumph seit seiner Verbannung 1968. Die Idee von einem Sozialismus mit einem menschlichen Antlitz müsse weiterleben und sie werde weiterleben, rief er vom Balkon der Redaktion von Svobodne Slovo in die Menge. Wir müssen einig sein und zusammenstehen. Das Volk, so Dubček, müsse sich in einen Strom verwandeln, der die Tschechoslowakei auf eine höhere Ebene hebt. Offensichtlich sprach er die Symbolfigur des Prager Frühlings den Menschen aus dem Herzen. Denn sie waren nicht nur begeistert von seinem Auftritt, sie schienen regelrecht glücklich zu sein, dass der Tag gekommen ist, an dem dieser Mann wieder in dieser Art öffentlich auftreten darf. Ein Vorgang, der vergangene Woche noch völlig undenkbar schien. Doch wer diesen Abend in der Prager Innenstadt miterlebt hat, der weiß auch, dass sich der Protest von Intellektuellen und Künstlern offensichtlich inzwischen zu einer Volksbewegung entwickelt hat. Es war die mächtigste Kundgebung in dieser Kette von Demonstrationen, die seit 7 Tagen seit dem brutalen Vorgehen gegen Demonstranten auf demselben Platz Abend für Abend wiederkehren. Doch von Mal zu Mal kommen mehr Bürger, um den Abgang der KP-Spitze und um die Runderneuerung der Regierung zu verlangen. Von Mal zu Mal klingen die Rufe wie: Wir haben euch satt, wir haben von euch endgültig die Nase voll, schriller in den Ohren der verunsicherten Kommunisten. Und was die Führungsriege besonders erschrecken muss, die Ziele, die Ideale, die Parolen der Oppositionellen finden offenbar mehr und mehr Anklang auch bei den reiferen Semestern. Vermutungen, diese Bewegung bleibe also auf Dauer eine Sache der Jugend, scheinen sich somit nicht zu bestätigen. Und es sieht so aus, als ob die Arbeiterschaft, die sich zunächst sehr reserviert verhalten hat, zunehmend aus der Reserve gelockt wird. Die Disziplin, mit der die Kundgebungen organisiert werden, wird zunehmend perfekter. Studentische Ordnungskräfte halten selbst in der größten Menschenmenge Gassen frei für Rettungsfahrzeuge. Demonstranten halten Fotoserien in die Luft, um zu zeigen, wie man eine friedliche Revolution ihrer Ansicht nach voranbringt. Mit Wunderkerzen und schlicht mit der Wahrheit auf den Lippen. Der Moment scheint gekommen, dass eine Bewegung in der GSSR erneut nur noch mit brutalster Gewalt gestoppt werden könnte, wenn überhaupt. Die kommunistische Partei der GSSR muss sich warm anziehen und bis zur Stunde hat sie sich auch noch nicht aus dem Gebäude des Zentralkomitees herausgetraut. Sie wird wissen, warum. Erfährt der Prager Redner von heute, Alexander Dubček, eine späte Genugtuung. Das neue Forum, eine der Oppositionsbewegungen in der DDR, hat heute die Ostberliner Volkskammer aufgefordert, sich öffentlich für die Beteiligung der DDR an der Niederschlagung des Prager Frühlings zu entschuldigen. Der DDR wird beim Einmarsch der Warschauer Pakttruppen in der GSSR 1968 eine führende Rolle zugeschrieben. Aus Ostberlin kommt heute auch die Meldung, dass das erste Gespräch am runden Tisch am 7. Dezember stattfinden soll und es wurden Teilnehmer genannt. Neben den in der SED vereinigten Blockparteien sind auch 7 oppositionelle Gruppen beteiligt. Das Neue Forum, der Demokratische Aufbruch, die Grüne Partei, die Initiative Frieden und Menschenrechte, die Sozialdemokraten und die Vereinigte Linke. Außerdem stellte er die Entflechtung von Partei, Staat und Wirtschaft in Aussicht. Der SED-Chef betonte, seine Partei wolle den begonnenen Erneuerungsprozess unumkehrbar machen. Vertreter der Opposition in der DDR waren heute in Bonn zu Gast. Der Vorsitzende der Gruppe Demokratischer Aufbruch Schnur und ihr Sprecher Eppelmann trafen mit Bundeskanzler Kohl zusammen. Anschließend äußerten beide die Überzeugung, dass die Bundesregierung den Menschen in der DDR wirklich helfen wolle. Man habe übereingestimmt, dass Ostberlin zuvor die Rahmenbedingungen für konkrete Hilfe schaffen müsse. Eppelmann und Schnur meinten, allein in einer großen Koalition der Vernunft habe die DDR eine Chance, aus der Krise zu kommen. Zum ersten Mal Vertreter einer Oppositionspartei aus der DDR beim Bundeskanzler. Helmut Kohl empfängt Vertreter des demokratischen Aufbruchs. Rechtsanwalt Schnur und Pfarrer Eppelmann. Übereinstimmung darüber, dass eine schnelle Verständigung bei der Einrichtung eines gemeinsamen Devisenfonds wie auch beim Umweltschutz und der Telekommunikation notwendig sei. Helmut Kohl sagte, der Prozess zu freien Wahlen und einer sozialen und freien Wirtschaftsordnung in der DDR müsse unumkehrbar werden. Nach dem Gespräch äußerten sich Eppelmann und Schnur vor der Presse auch zu dem geplanten Besuch des Kanzlers in der DDR. Gestern hatte Regierungssprecher Klein von einem möglichen Reisetermin Anfang kommenden Jahres gesprochen. Der Bundeskanzler hat zu erkennen gegeben, dass er sich sehr gut vorstellen kann, in diesem Jahr noch in die DDR zu kommen, wenn die Vorgespräche, die sein Minister Seiters führt, Ergebnisse zeigen. Er wird die DDR nicht besuchen, so habe ich das verstanden, wenn das nur bloß ein Höflichkeitsbesuch wird, der den Menschen in der DDR nichts bringt. Zum Gesprächsklima im Kanzleramt sagte Wolfgang Schnur, es sei sachlich gewesen, von Gönnerhaftigkeit gegenüber der DDR könne keine Rede sein. Am Nachmittag hatte Wirtschaftsminister Hausmann mit Vertretern der Wirtschaft über Möglichkeiten der Kooperation mit der DDR gesprochen. Wichtig sei dabei unter anderem für Unternehmer aus der Bundesrepublik Investitionsschutz, Gewerbefreiheit und Gewinntransfer. Hausmann anschließend vor Journalisten. Das sind ja keine Bedingungen, wie es oft fälschlich genannt wird, sondern es sind schlicht Voraussetzungen, die im Interesse der DDR ja auch selbst liegen. Sonst bleibt es bisher bei Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, die mehr Beziehungs- und Tauschcharakter haben, aber nun wirklich nicht moderne ökonomische Beziehungen sind. Noch in diesem Jahr will Hausmann mit der DDR-Wirtschaftsministerin Luft zusammentreffen. Dresdens Oberbürgermeister Berghofer ist für 2 Tage zu Besuch in Hamburg. Mit Bürgermeister Foscherau besprach er Probleme bei der Gründung deutsch-deutscher Gemeinschaftsunternehmen. Auch 21 Jahre nach dem gewaltsamen Ende des Prager Frühlings von 1968 ist Alexander Dubček heute 67 Jahre alt. Für viele seiner 15 Millionen Landsleute noch das Symbol für einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Das zeigte sich heute auf dem Wenzelsplatz in Prag, wo über 300.000 Menschen den verfemten Reformer begeistert zujubelten. Wie sehr die orthodoxe KP-Führung verunsichert ist, das zeigt der Auftritt von Alexander Dubček als Sprecher der Opposition vor den Demonstranten im Zentrum der Hauptstadt an der Moldau. Noch vor wenigen Tagen hätte die stalinistische Gruppe um Parteichef Jakesch einen solchen Auftritt mit Gewalt verhindert. In der KP-Führung findet aber im Zentralkomitee, das heute tagt, ein Machtkampf statt. Egal. Noch am 7. Oktober, bei den 40-Jahr-Feiern der DDR, schien Honeck auf dem Höhepunkt seiner Macht und unantastbar. Jetzt beginnt sich die neue SED-Führung unter seinem früheren Favoriten Egon Krenz, der alten Garde, zu entledigen, um beim Volk an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Dazu der Kommentar von Robert Röntgen aus Berlin. Die ganze Wahrheit muss auf den Tisch, sagt der SED-Generalsekretär Krenz. Denn wenn man die Fehler der Vergangenheit nicht gründlich und ehrlich untersuche, sei man vor Wiederholungen nicht gefeit. Und Krenz kündigte in einem Interview mit der Parteizeitung Neues Deutschland auch an, dass sowohl das Zentralkomitee und das Politbüro als auch einzelne Personen unter die Lupe genommen und, wenn schuldig, zur Verantwortung gezogen werden sollen. Den ersten hat es schon erwischt. Der frühere Wirtschaftsboss Günther Mittag wurde aus der Partei ausgeschlossen. Das schmerzte Krenz nicht sehr, denn Mittag war nicht nur sein Rivale um die Parteiführung, sie hatten auch persönlich kein gutes Verhältnis. Schwerer kommt ihm da schon das Parteiausschlussverfahren gegen Honecker an, dem er viel zu verdanken hat. Aber Honeckers Krankheit macht ihn vernehmungsunfähig und Krenz und andere überlebende Mitglieder der früheren Parteiführung hoffen, dass das noch lange so bleibt. Vor der Parteikontrollkommission haben die beschuldigten Funktionäre nicht viel Nachsicht zu erwarten. Ihr Vorsitzender ist Werner Eberlein, der einzige Spitzenfunktionär, der von sich sagen kann, nie ein Stalinist gewesen zu sein. Sein Vater, der KP-Mitbegründer Hugo Eberlein, starb 1944 in einem sowjetischen Arbeitslager, in das Stalin ihn geschickt hatte. Werner Eberlein selbst hat 8 Jahre Lagerhaft hinter sich, nachdem er mit 18 Jahren inhaftiert und unter dem Vorwurf, einen Mordanschlag auf Stalin geplant zu haben, verurteilt worden war. Wenn Krenz jetzt verspricht, dass die SED sich endlich von ihrer stalinistischen Vergangenheit lösen müsse, kann keiner besser dabei helfen als Werner Eberlein. Aber der neuen Parteiführung fällt es immer noch schwer, alte Positionen aufzugeben. Sie will den Sozialismus in der DDR erhalten, sie will zu den wahren Lehren von Marx, Engels und Lenin zurückkehren und sie möchte ihren Einfluss in den Betrieben bewahren. Da wird sie, wenn auch widerwillig, genauso den Rückzug vor Volkswillen und Volkszorn antreten müssen wie auf anderen Gebieten. Dass sie ihre verfassungsmäßige Führungsrolle aufgeben musste, hat sie ebenso einsehen müssen wie ihren Verzicht auf Einmischung und Kommandieren in Regierung und Wirtschaft. Mit diesem Machtverlust hatten Krenz und seine Anhänger nicht gerechnet, als sie die Führung übernahmen. Jetzt sind sie täglich auf dem Rückzug, tun bescheiden und einsichtig und versuchen, sich wieder zu fangen. Denn nicht nur auf den Kundgebungen und bei den Demonstrationen des Volkes wird Rechenschaft von der SED-Führung gefordert. Auch die Genossen und die kleinen und mittleren Funktionäre der Partei fordern Vergeltung für das, was eine arrogante und überhebliche Führung ihnen angetan hat. folgen Krenz und seine Leute diesem Verlangen nicht, ist die SED auf dem unaufhaltsamen Weg zur Minderheitspartei. Nach einigem Zögern hat sich jetzt die CDU durchgerungen, Kontakte zu der Ost-CDU aufzunehmen, die als Blockpartei bisher bedingungslos die...